Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Es muss schockierend sein, zu entdecken, dass man ein anderer ist als bislang gedacht. Der Architekturhistoriker Austerlitz macht diese Erfahrung nach einer zufälligen Begegnung. Seine Eltern, Juden aus Prag, schickten ihn auf einen Kindertransport nach England. Die Pflegeeltern nahm der kleine Junge als seine leiblichen Eltern an. Jetzt beginnt Austerlitz zu recherchieren, rekonstruiert seine Vergangenheit. Der Roman Austerlitz, im Jahr 2001 erschienen, war die letzte Veröffentlichung von W.G. Sebald, der im selben Jahr starb. Stefanie Kufmost, Lav Kufmost, Lebensky Most. Austerlitz von W.G. Sebald. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre bin ich teilweise zu Studienzwecken, teilweise aus anderen, mir selber nicht recht erfindlichen Gründen, von England aus wiederholt nach Belgien gefahren. Manchmal bloß für ein, zwei Tage, manchmal für mehrere Wochen. Auf einer dieser belgischen Exkursionen kam ich auch an einem strahlenden Frühsommertag in die mir bis dahin nur dem Namen nach bekannte Stadt Antwerpen. Gleich bei der Ankunft, als der Zug über das zu beiden Seiten mit sonderbaren Spitztürmchen bestückte Viadukt langsam in die dunkle Bahnhofshalle hineinrollte, war ich ergriffen worden von einem Gefühl des Unwohlseins. Ich entsinne mich noch, mit welch unsicheren Schritten ich kreuz und quer durch den inneren Bezirk gegangen bin, durch die Jerusalemstraat, die Nachtigallstraat, Paradeisstraat und wie ich mich schließlich, von Kopfschmerzen geplagt, in den unmittelbar neben dem Zentralbahnhof gelegenen Tiergarten gerettet habe. Als der Nachmittag sich schon neigte, schaute ich noch hinein in das erst vor ein paar Monaten neu eröffnete Nocturama. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Augen sich an das künstliche Halbdunkel gewöhnt hatten und ich die verschiedenen Tiere erkennen konnte, die hinter der Verglasung ihr von einem fahlen Mond beschienenes Dämmerleben führten. Ich weiß nicht mehr genau, was für Tiere ich seinerzeit in dem Antwerpener Nocturama gesehen habe. Wirklich gegenwärtig geblieben ist mir eigentlich nur der Waschbär, den ich lange beobachtete, wie er mit ernstem Gesicht bei einem Bächlein saß und immer wieder denselben Apfelschnitz wusch, als hoffe er durch dieses weit über jede vernünftige Gründlichkeit hinausgehende Waschen entkommen zu können aus der falschen Welt, in die er ohne sein eigenes Zutun geraten war. Ich bin an jenem Nachmittag aus dem Tiergarten direkt in den Bahnhof hineingegangen und als ich die von einer 60 Meter hohen Kuppel überwölbte Halle der Zentralstation betrat, war mein erster, vielleicht durch den Tiergartenbesuch ausgelöster Gedanke, dass es hier, in diesem prunkvollen, damals allerdings stark heruntergekommenen Foyer, in die marmornen Nischen eingelassene Käfige für Löwen und Leoparden und Aquarien für Haifische geben müsste. Aufgrund von dergleichen Ideen ist es wohl gewesen, dass mir der Wartesaal wie ein zweites Nocturama vorgekommen ist. Eine Überblendung, die natürlich auch daher rühren mochte, dass die Sonne sich hinter die Dächer der Stadt senkte, gerade als ich den Wartesaal betrat. Eine der in der Salle des Pas Perdus wartenden Personen war Austerlitz. Ein damals, im 67er Jahr, beinahe jugendlich wirkender Mann mit blondem, seltsam gewelltem Haar, wie ich es sonst nur gesehen habe an dem deutschen Helden Siegfried in Langs Nibelungenfilm. Nicht anders als bei all unseren späteren Begegnungen trug Austerlitz damals in Antwerpen schwere Wanderstiefel, eine Art Arbeitshose aus verschossenem blauem Kattun, sowie ein maßgeschneidertes, aber längst aus der Mode gekommenes Anzugsjackett. Und er unterschied sich auch, abgesehen von diesem Äußeren, von den übrigen Reisenden dadurch, dass er als Einziger nicht teilnahmslos vor sich hinstarrte, sondern beschäftigt war mit dem Anfertigen von Aufzeichnungen und Skizzen, die offenbar in einem Bezug standen zu dem prunkvollen Saal. Einmal holte Austerlitz aus seinem Rucksack einen Fotoapparat heraus, eine alte Ensign mit ausfahrbarem Balg, und machte mehrere Aufnahmen von den inzwischen ganz verdunkelten Spiegeln. Ich habe sie jedoch unter den vielen Hunderten mir von ihm bald nach unserer Wiederbegegnung im Winter 1996 überantworteten und größtenteils unsortierten Bildern bisher noch nicht auffinden können. Als ich schließlich an Austerlitz herangetreten bin, mit einer auf den Wartesaal sich beziehenden Frage, ist er auf sie, in keiner Weise verwundert über meine Direktheit, sogleich eingegangen. Der an sich lachhafte Eklektizismus, der in der Zentralstation, in ihrem marmornen Treppenfoyer und der Stahl- und Glasüberdachung der Perrons Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinde, ist in Wahrheit das konsequente Stilmittel der neuen Epoche, sagte Austerlitz, und dazu fuhr er fort, Stunden später in der dem Wartesaal gegenüberliegenden Restauration passt es auch, dass uns an den erhobenen Plätzen, von denen im römischen Pantheon die Götter auf die Besucher herabblicken, im Bahnhof von Antwerpen in hierarchischer Anordnung die Gottheiten des 19. Jahrhunderts vorgeführt werden. Der Bergbau, die Industrie, der Verkehr, der Handel, das Kapital. Und unter all diesen Symbolbildern steht an höchster Stelle die durch Zeiger und Zifferblatt vertretene Zeit. Von dem Zentralpunkt, den das Uhrwerk im Antwerpener Bahnhof einnimmt, lassen sich die Bewegungen sämtlicher Reisender überwachen und umgekehrt müssen die Reisenden alle zu der Uhr aufblicken und sind gezwungen, ihre Handlungsweise nach ihr auszurichten. Tatsächlich befand sich an der Wand hinter der Buffetfrau eine mächtige Uhr, an deren einst vergoldetem, jetzt aber von Eisenbahnruß und Tabaksqualm eingeschwärztem Zifferblatt der circa 6 Fuß messende Zeiger in seiner Runde ging. Während der beim Reden eintretenden Pausen merkten wir beide, wie unendlich lang es dauerte, bis wieder eine Minute verstrichen war, und wie schrecklich uns jedes Mal das Vorrücken dieses einem Richtschwert gleichenden Zeigers schien, wenn er das nächste 60stel einer Stunde von der Zukunft abtrennte, mit einem bedrohlichen Nachzittern. Bei seinen Studien über die Architektur der Bahnhöfe, sagte Austerlitz, bringe er nie den Gedanken an die Qual des Abschiednehmens und die Angst vor der Fremde aus dem Kopf. Obwohl dergleichen ja nicht zur Baugeschichte gehört. Freilich verraten gerade unsere gewaltigsten Pläne nicht selten am deutlichsten den Grad unserer Verunsicherung. Man müsste einen Katalog unserer Bauwerke erstellen, in dem sie ihrer Größe nach verzeichnet wären. Dann würde man sogleich begreifen, dass die unter dem Normalmaß der domestischen Architektur rangierenden Bauten es sind, die Feldhütte, die Eremitage, das Häuschen des Schleusenwärters, die wenigstens einen Abglanz des Friedens uns versprechen. Wohingegen von einem Riesengebäude wie dem Brüsseler Justizpalast auf dem ehemaligen Galgenberg niemand, der bei rechten Sinnen ist, behaupten könne, dass er ihm gefällt. Man staunt ihn bestenfalls an. Und dieses Staunen ist bereits eine Vorform des Entsetzens. Denn irgendwo wissen wir natürlich, dass die ins Überdimensionale hinausgewachsenen Bauwerke schon den Schatten ihrer Zerstörung vorauswerfen und konzipiert sind von Anfang an im Hinblick auf ihr nachmaliges Dasein als Ruinen. So ungefähr führte Austerlitz, indem er vom Tisch aufstand und den Rucksack über die Schulter hängte, seine damals in der Antwerpener Zentralstation gemachten Bemerkungen zu Ende. Auf eine mir bis heute unbegreifliche Weise überkreuzten sich unsere Wege fast auf einer jeden meiner damaligen, ganz und gar planlosen belgischen Exkursionen. Bereits wenige Tage, nachdem wir uns in der Salle des Pas Perdus des Zentralbahnhofs kennengelernt hatten, bin ich ihm zum zweiten Mal begegnet in einem Industriequartier am Südwestrand der Stadt Lüttich, das ich zu Fuß gegen Abend erreichte. Die Sonne durchbrach noch einmal die tintenblaue Wolkenwand eines heraufziehenden Gewitters und die Fabrikhallen und Höfe, die langen Reihen der Arbeiterhäuser, die Schieferdächer und Fensterscheiben leuchteten wie von der Glut eines inwendigen Feuers. Als der Regen in die Straßen zu rauschen begann, flüchtete ich mich in eine winzige Schankstube, die, glaube ich, Café des Espérances hieß und wo ich, zu meiner nicht geringen Verwunderung, Austerlitz an einem der Resopaltischchen über seine Notizen gebeugt fand. Wie von da an immer fuhren wir bei dieser ersten Wiederbegegnung in unserem Gespräch fort, ohne auch nur ein Wort zu verlieren über die Unwahrscheinlichkeit unseres erneuten Zusammentreffens an einem solchen, von keinem vernünftigen Menschen sonst aufgesuchten Ort. Er war in seinem ganzen Aussehen unverändert geblieben. In der Körperhaltung sowohl als in der Kleidung und sogar den Rucksack hatte er noch über der Schulter. Bloß sein blondes, gewelltes Haupthaar, das ihm wie ehedem in seltsamer Fasson Abstand von seinem Kopf, war fahler geworden. Die Salonbar des Great Eastern Hotels in der Liverpool Street, London, Dezember 1996. Ich hatte einige Zeit schon die Arbeiter aus den Goldminen der City beobachtet, die sich zu dieser frühen Abendstunde hier einfanden. Alle einander ähnlich, in ihren nachtblauen Anzügen, gestreiften Hemdbrüsten und grellfarbenen Krawatten. Ich versuchte, die rätselhaften Gewohnheiten dieser in keinem Bestiarium beschriebenen Tierart zu begreifen, ihr enges Beieinanderstehen, ihr halb geselliges, halb aggressives Gehabe, das Freigeben der Gurgel beim Leeren der Gläser. Da bemerkte ich auf einmal am Rand der schon schwankenden Horde einen vereinzelten Menschen. Ich war, so viel ich noch weiß, eine geraume Zeit vollkommen befangen in meinem Erstaunen über die unverhoffte Wiederkehr von Austerlitz. Jedenfalls ist mir erinnerlich, dass ich, ehe ich hinübergegangen bin zu ihm, mir länger Gedanken machte über die mir jetzt zum ersten Mal aufgefallene Ähnlichkeit seiner Person mit der Ludwig Wittgensteins. Über den entsetzten Ausdruck, den sie beide in ihrem Gesicht trugen. Austerlitz hat auch an diesem Abend in der Bar des Great Eastern Hotel, ohne auch nur ein Wort zu verlieren über unser nach solch langer Zeit rein zufällig erfolgtes Zusammentreffen, das Gespräch mehr oder weniger dort wieder aufgenommen, wo es einst abgebrochen war. Seit meiner Kindheit und Jugend habe ich nicht gewusst, wer ich in Wahrheit bin. Von meinem heutigen Standpunkt aus sehe ich natürlich, dass allein mein Name und die Tatsache, dass mir dieser Name bis in mein 15. Jahr vorenthalten geblieben war, mich auf die Spur meiner Herkunft hätte bringen müssen. Es wird nicht einfach sein, die Dinge jetzt in eine halbwegs ordentliche Reihenfolge zu bringen. Ich bin aufgewachsen in dem Landstädtchen Bala in Wales, im Hause eines kalvinistischen Predigers und ehemaligen Missionars, der Emir Elias hieß. Und verehelicht war mit einer furchtsamen, aus einer englischen Familie stammenden Frau. Es ist mir immer unmöglich gewesen, zurückzudenken an dieses unglückliche Haus, das für sich allein etwas außerhalb des Ortes auf einer Anhöhe stand und viel zu groß war für zwei Leute und ein einzelnes Kind. Mir ist aus meiner frühesten Zeit in Bala fast nichts mehr erinnerlich, außer wie sehr es mich schmerzte, auf einmal mit einem anderen Namen angeredet zu werden und wie schrecklich es war, herumgehen zu müssen in diesen kurzen englischen Hosen mit den ewig herunterrutschenden Kniesocken, einem fischnetzartigen Leibchen und einem mausgrauen, viel zu leichten Hemd. Es hat mich immer gefroren in dem Predigerhaus. Nicht bloß im Winter, wenn oft nur der Herd in der Küche geschürt wurde und nicht selten der steinerne Boden des Eingangs von Reif überzogen war, sondern auch schon im Herbst und bis weit in das Frühjahr und die unfehlbar verregneten Sommer hinein. Und so wie in dem Haus in Bala die Kälte herrschte, so herrschte in ihm auch das Schweigen. Die Frau des Predigers war ständig mit ihrem Haushalt beschäftigt, mit Abstauben und Aufwischen der Fliesen, mit der Kochwäsche, dem Polieren der Messingbeschläge an den Türen oder der Zubereitung der mageren Mahlzeiten, die wir dann wortlos meist einnahmen. Einmal habe ich sie in einem der halbleeren Zimmer im oberen Stock auf einem Stuhl sitzen gefunden, mit Tränen in den Augen und dem nassen, zerknüllten Taschentuch in der Hand. Als sie mich unter der Türe stehen sah, erhob sie sich, sagte, es sei nichts, nur eine Erkältung, die sie sich geholt habe, und fuhr mir im Hinausgehen mit den Fingern durchs Haar. Das einzige Mal, soviel ich weiß, dass dies geschehen ist. Der Prediger saß indessen, wie das seine unabänderliche Gewohnheit war, in seinem Studierzimmer und dachte sich seine am nächsten Sonntag zu haltende Predigt aus. Wenn er vor die im Bethaus versammelte Gemeinde hintrat und ihr oft eine Stunde lang mit einer tatsächlich erschütternden Wortgewalt das allen bevorstehende Strafgericht, die Farben des Fegefeuers, die Qualen der Verdammnis, sowie in den wundervollsten Stern- und Himmelsbildern das Eingehen der Gerechten in die ewige Seligkeit vor Augen führte, war er ein verwandelter Mann. Jacques Austerlitz, it appears that this is your real name. Im Alter von 12 Jahren, beginnend zum Herbsttrimester 1946, besucht Austerlitz eine Privatschule in der Nähe von Oswestry. Wie die meisten derartigen Erziehungsanstalten war Stour Grange der für einen Heranwachsenden denkbar ungeeignetste Ort. Der Direktor, ein gewisser Penrith Smith, der in seinem verstaubten Talar ohne Unterlass vom Morgen früh bis spät in die Nacht ziellos in den Schulgebäuden herumwanderte, war ein hoffnungslos zerstreuter, vollkommen geistesabwesender Mensch. Das Schulleben, sagte Austerlitz, hielt sich mehr oder weniger von selber in seinem Gang. Eher trotz als Dank der in Stour Grange wirkenden Pädagogen. Er sei verpflichtet, mir zu eröffnen, dass ich auf meine Examenspapiere nicht Davis Elias, sondern Jacques Austerlitz schreiben müsse. It appears, sagte Penrith Smith, that this is your real name. Er hatte den Namen auf einen Zettel geschrieben, und als er diesen Zettel mir aushändigte, da wusste ich nichts anderes zu ihm zu sagen als Thank you, sir. Am meisten verunsicherte mich, dass ich mir unter dem Wort Austerlitz nicht das Geringste vorstellen konnte. Austerlitz hatte ich nie zuvor noch gehört. Und ich war deshalb von Anfang an überzeugt, dass außer mir niemand so hieß. Weder in Wales, noch auf den britischen Inseln, noch sonst irgendwo auf der Welt. Er sei auch später einem anderen Austerlitz nicht begegnet. Während seines ganzen Studiums in Paris nicht, weder in den Telefonbüchern von London, noch in denen von Amsterdam und Antwerpen. Letzthin habe er jedoch das Radio angeschaltet und hörte den Sprecher sagen, dass Fred Astaire mit seinem bürgerlichen Namen Austerlitz geheißen habe. Von der Veranda des Hauses, in dem seine Familie lebte, konnte man hören, wie die Güterzüge hin und her geschoben wurden auf dem Rangierbahnhof der Stadt. Dieses auch in den Nächten ununterbrochen anhaltende Rangiergeräusch und die damit verbundene Vorstellung, weit fort mit der Eisenbahn zu verreisen, das ist meine einzige Erinnerung an die frühe Kindheit, soll Astaire später einmal gesagt haben. Und nur ein paar Tage, nachdem ich so auf eine mir völlig unbekannte Lebensgeschichte gestoßen bin, erfuhr ich von einer Nachbarin, dass sie in den Tagebüchern Kafkas einem kleinen, krummbeinigen Mann meines Namens begegnet sei, der den Neffen des Schriftstellers beschneidet. Dass diese Spuren noch irgendwo hinführen, glaube ich ebenso wenig, wie ich Hoffnung habe, auf eine Aktennotiz, die ich vor einiger Zeit in einer Dokumentation zur Praxis der Euthanasie gefunden habe und aus der hervorgeht, dass eine Laura Austerlitz am 28. Juni 1966 vor einem italienischen Untersuchungsrichter eine Aussage gemacht hat über die 1944 in einer Reismühle auf der Halbinsel San Saba bei Triest verübten Verbrechen. Jedenfalls ist es mir bisher nicht gelungen, diese Namensschwester ausfindig zu machen. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich heute, 30 Jahre nachdem sie ihr Zeugnis abgelegt hat, noch am Leben befindet. Was meine eigene Geschichte betrifft, so hatte ich, wie gesagt, bis zu jenem Apriltage des Jahres 1949, an dem Penrith Smith mir den von ihm beschriebenen Zettel überreichte, den Namen Austerlitz noch nie gehört. Ich konnte mir nicht denken, wie er zu buchstabieren sei und habe das seltsame, wie mir schien, einer geheimen Losung gleichende Wort 3 oder 4-mal silbenweise gelesen, ehe ich aufschaute und sagte, »Excuse me, sir, but what does it mean?« Worauf er mir erwiderte, »I think you will find it is a small place in Moravia, site of a famous battle, you know.« Austerlitz. Austerlitz. Oder Austerlitz? Ein Vierteljahr war beinahe verstrichen, bis ich wieder nach London fuhr und Austerlitz besuchte in seinem Haus in der Alderney Street. Als wir uns voneinander verabschiedet hatten im Dezember, waren wir übereingekommen, dass ich auf eine Nachricht von ihm warten würde. Ich hatte im Laufe der Wochen gezweifelt, je wieder von ihm zu hören. Ich dachte, dass er vielleicht, nach seiner früheren Gewohnheit, einfach verreist sein könnte mit unbekanntem Ziel und auf unabsehbare Zeit. Wäre mir damals schon aufgegangen, dass ihm sein ganzes Leben bisweilen wie ein blinder Punkt ohne jede Dauer erschien, ich hätte wohl besser gewusst, zu warten. Jedenfalls war eines Tages dann unter der Post eine Ansichtskarte aus den 20er oder 30er Jahren, die eine weiße Zeltkolonie zeigte in der ägyptischen Wüste, ein Bild aus einer von niemandem mehr erinnerten Kampagne, auf dessen Rückseite nichts stand als Saturday, 19th of March, Alderney Street, ein Fragezeichen und ein großes A für Austerlitz. London, East End, Alderney Street, 19. März 1997. Ich erinnere mich an einen niedrigen, festungsartigen Wohnblock gleich an der Ecke, an einen grasgrünen Kiosk, an die mannshohe, circa 50 Meter lange Ziegelmauer auf der rechten Seite, an deren Ende ich als erstes in einer Zeile von 6 oder 7 das Haus von Austerlitz fand. In dem sehr geräumig wirkenden Inneren gab es nur das Nötigste an Mobiliar und weder Vorhänge noch Teppiche. Die Wände waren in einem hellen, die Dielen in einem dunkleren Mattgrau gestrichen. In dem Vorderzimmer, in das Austerlitz mich zuerst hineinführte, stand außer einer altmodischen, mir sonderbar verlängert scheinenden Ottomane einzig ein großer, gleichfalls mattgrau lasierter Tisch, auf dem in geraden Reihen und genauen Abständen voneinander ein paar Dutzend Fotografien lagen. Es waren Aufnahmen darunter, die ich sozusagen schon kannte. Aufnahmen von leeren belgischen Landstrichen, von Bahnhöfen und Metroviadukten in Paris, von verschiedenen Nachtfaltern und Motten, von kunstvoll gebauten Taubenhäusern, von einer Anzahl schwerer Türen und Tore. Ich sitze hier manchmal stundenlang und hole diese oder andere Fotografien aus meinen Beständen hervor, lege sie mit der rückwärtigen Seite nach oben aus, ähnlich wie bei einer Partie Patience, und bin jedes Mal erstaunt darüber, was ich sehe, wenn ich sie nach und nach umwende und übereinander schiebe in einer aus Familienähnlichkeiten sich ergebende Ordnung. Oder ich ziehe sie aus dem Spiel, bis nichts mehr übrig ist als die graue Fläche des Tisches. Ich habe dieses Haus, nachdem ich aus Frankreich zurückgekehrt war, für die heute geradezu lachhafte Summe von 950 Pfund gekauft und dann beinahe 30 Jahre mein Lehramt versehen, bis ich 1991 vorzeitig in den Ruhestand getreten bin. Teils wegen der auch an den Hochschulen immer weiter um sich greifenden Dummheit, teils weil ich hoffte, meine bau- und zivilisationsgeschichtlichen Untersuchungen, so wie es mir seit langem vorschwebte, zu Papier bringen zu können. Bereits in Paris habe ich mich mit dem Gedanken getragen, meine Studien in einem Buch zusammenzufassen. In der Folge allerdings die Niederschrift immer weiter hinausgeschoben. Die verschiedenen Vorstellungen, die ich mir zu verschiedenen Zeiten von diesem von mir zu schreibenden Buch machte, reichten von dem Plan eines mehrbändigen, systematisch-deskriptiven Werkes bis zu einer Reihe von Versuchen über Themen wie Hygiene und Assanierung, Architektur des Strafvollzugs, profane Tempelbauten, Wasserheilkunst, zoologische Gärten, Abreise und Ankunft, Licht und Schatten, Dampf und Gas und ähnliches mehr. Freilich erwies sich bei der ersten Durchsicht meiner aus dem Institut hierher in die Alderney Street überführten Papiere, dass es sich bei ihnen größtenteils um Entwürfe handelte, die mir jetzt unbrauchbar, falsch und verzeichnet erschienen. Aber je größer die Mühe, die ich über Monate hinweg an dieses Vorhaben wandte, desto kläglicher dünkten mich die Ergebnisse. Das Schreiben war mir so schwer geworden, dass ich oft einen ganzen Tag brauchte für einen einzigen Satz. Wenn man die Sprache ansehen kann als eine alte Stadt mit einem Gewinkel von Gassen und Plätzen, mit Quartieren, die weit zurückreichen in die Zeit, mit abgerissenen, assanierten und neu erbauten Vierteln und immer weiter ins Vorfeld hinauswachsenden Außenbezirken, so glich ich selbst einem Menschen, der sich aufgrund einer langen Abwesenheit in dieser Agglomeration nicht mehr zurechtfindet, der nicht mehr weiß, wozu eine Haltestelle dient, was ein Hinterhof, eine Straßenkreuzung, ein Boulevard oder eine Brücke ist. Eines Abends habe ich meine sämtlichen gebündelten und losen Papiere, die Notizbücher und Notizhefte, die Aktenordner und Vorlesungsfaszikel, alles, was bedeckt war mit meiner Schrift, aus dem Haus getragen, am unteren Ende des Gartens auf den Komposthaufen geworfen und schichtweise mit verrottetem Laub und ein paar Schaufeln Erde bedeckt. Ich glaubte mich danach einige Wochen, während ich meine Zimmer ausräumte und die Fußböden und Wände neu strich, erleichtert von der Last meines Lebens. Zu jener Zeit war es auch, dass ich mich, um der in zunehmendem Maße mich plagenden Schlaflosigkeit zu entkommen, auf meine Nachtwanderungen durch London machte. Mehr als ein Jahr lang bin ich bei Einbruch der Dunkelheit außer Haus gegangen, immer fort und fort auf der Mile End und Bow Road, über Stratford bis nach Chigwell und Romford hinaus, durch Holloway und Kentish Town bis auf die Heide von Hampstead, südwärts über den Fluss nach Peckham und Dulwich oder nach Westen zu bis Richmond Park. Man kann ja tatsächlich zu Fuß in einer einzigen Nacht fast von einem Ende dieser riesigen Stadt ans andere gelangen. Und wenn man einmal gewohnt ist an das einsame Gehen und auf diesen Wegen nur einzelnen Nachtgespenstern begegnet, dann wundert man sich bald darüber, dass überall in den zahllosen Häusern die Londoner jeden Alters anscheinend aufgrund einer vor langer Zeit getroffenen Vereinbarung in ihren Betten liegen. Bis in die entlegensten Bezirke haben mich meine Wanderungen geführt. Und wenn es Tag wurde, bin ich wieder zurückgefahren mit der Untergrundbahn. Jedes Mal, wenn ich auf dem Rückweg ins East End in der Liverpool Street Station ausgestiegen bin, habe ich mich ein, zwei Stunden zumindest dort aufgehalten. Ich entsinne mich, dass ich einmal auf einer Bank auf dem besonders dusteren Bahnsteig gesessen bin, an dem die Schiffszüge von Harwich einliefen, und dass ich dort lang einem Menschen zuschaute, der zu seiner abgewetzten Eisenbahneruniform einen schneeweißen Turban trug und mit einem Besen einmal hier, einmal da etwas von dem auf dem Pflaster herumliegenden Unrat zusammenfegte. Bei diesem Geschäft bediente sich der Mann statt einer richtigen Kehrschaufel eines Pappdeckelkartons, aus dem eines der Seitenteile herausgerissen war und den er mit dem Fuß vor sich herschob. Zuerst den Perron hinauf und dann wieder herunter, bis er seinen Ausgangspunkt wieder erreicht hatte, eine niedrige Türe, in dem vor der Innenfassade des Bahnhofs bis zum zweiten Stockwerk emporgezogenen Bauzaun, aus welcher er vor einer halben Stunde hervorgekommen war und durch die er ruckweise, wie es mir schien, nun wieder verschwand. Es ist mir bis heute unerklärlich geblieben, was mich veranlasst hat, ihm zu folgen. Jedenfalls bin ich an jenem Sonntagmorgen auf einmal selber hinter dem hohen Bauzaun gestanden, und zwar unmittelbar vor dem Eingang zu dem sogenannten Ladies' Waiting Room, von dessen Existenz in diesem abseitigen Teil des Bahnhofs ich bis dahin keine Ahnung gehabt hatte. Der Mann mit dem Turban war nirgends mehr zu sehen. Auch auf den Gerüsten regte sich nichts. Ich zögerte, an die Schwingtür heranzutreten, aber kaum hatte ich meine Hand auf den Messinggriff gelegt, da trat ich schon durch einen im Innern gegen die Zugluft aufgehängten Filzvorhang in den offenbar vor Jahren bereits außer Gebrauch geratenen Saal. So wie ein Schauspieler, der auf die Bühne hinaustritt und im Augenblick des Hinaustretens das von ihm auswendig Gelernte mitsamt der Rolle, die er so oft schon gespielt hat, unwiderruflich und restlos vergisst. Es mögen Minuten oder Stunden vergangen sein, während derer ich, ohne mich von der Stelle rühren zu können, in dem ungeheuer weit hinaufgehenden Saal gestanden bin, das Gesicht angehoben gegen das eisgraue, mondscheinartige Licht, das durch einen unter der Deckenwölbung verlaufenden Garten drang. Trotzdem dieses Licht in der Höhe sehr hell war, eine Art Staubglitzern, könnte man sagen, hatte es, indem es sich herniedersenkte, den Anschein, als würde es von den Mauerflächen und den niedrigeren Regionen des Raumes aufgesogen, als vermehre es nur das Dunkel und verrinne in schwarzen Striemen. Kaum einen Liedschlag lang sah ich zwischendurch riesige Räume sich auftun, sah Pfeilereien und Kolonnaden, die in die äußerste Ferne führten, Gewölbe und gemauerte Bogen, Steintreppen und Zugbrücken, die die tiefsten Abgründe überquerten und auf denen winzige Figuren sich drängten. Gefangene, so dachte ich mir, die einen Ausweg suchten aus diesem Verlies. Und je länger ich den Kopf schmerzhaft zurückgezwungen in die Höhe hinaufstarrte, desto mehr kam es mir vor, als dehnte sich der Innenraum, in welchem ich mich befand, als sitzte er in der unwahrscheinlichsten perspektivischen Verkürzung unendlich sich fort. Erinnerungsfetzen begannen durch die Außenbezirke meines Bewusstseins zu treiben. Bilder wie jenes zum Beispiel von einem Nachmittag spät im November des Jahres 1968, als ich mit Marie de Verneuil, die ich aus meiner Pariser Zeit kannte, in dem Schiff der wunderbaren, auf weiter Flur allein sich erhebenden Kirche von Salles in Norfolk gestanden bin und die Worte nicht herausbrachte, die ich ihr hätte sagen sollen. Erinnerungen, in denen sich viel weiter noch zurückreichende Dinge verbergen, immer das eine im anderen verschachtelt, gerade so wie die labyrinthischen Gewölbe, die ich in dem staubgrauen Licht zu erkennen glaubte, sich fortsetzten in unendlicher Folge. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, als enthalte der Wartesaal, in dessen Mitte ich wie ein Geblendeter stand, alle Stunden meiner Vergangenheit. Als erstreckte sich das schwarz-weiße Rautenmuster der Steinplatten zu meinen Füßen über die gesamte Ebene der Zeit. Vielleicht sah ich dadurch auch in dem Halbdämmer des Saals zwei im Stil der 30er Jahre gekleidete Personen mittleren Alters. Eine Frau in einem leichten Gabardinmantel mit einem schief auf ihrer Haarfrisur sitzenden Hut und neben ihr einen hageren Herrn, der einen dunklen Anzug und einen Priesterkragen um den Hals trug. Und nicht nur den Priester sah ich und seine Frau, sondern ich sah auch den Knaben, den abzuholen sie gekommen waren. Er saß für sich allein seitab auf einer Bank. Seine Beine, die in weißen Kniesocken steckten, reichten noch nicht bis an den Boden. Und wäre das Rucksäckchen, das er auf seinem Schoß umfangen hielt, nicht gewesen, ich glaube, ich hätte ihn nicht erkannt. So aber erkannte ich ihn und erinnerte mich zum ersten Mal, soweit ich zurückdenken konnte, an mich selber, indem ich begriff, dass es in diesem Wartesaal gewesen sein musste, dass ich in England angelangt war, vor mehr als einem halben Jahrhundert. Über die Gründe, die den Prediger Elias und seine blasse Ehefrau im Sommer 1939 bewogen haben mögen, mich bei sich aufzunehmen, kann ich nur mutmaßen. Auch kann ich nicht mehr sagen, was mit mir selber in der ersten Zeit in Bella unter der Obhut des Ehepaars Elias geschah. An neue Kleider, die mich sehr unglücklich machten, erinnere ich mich. Auch an das unerklärliche Verschwinden des grünen Rucksäckchens. Und letzthin bilde ich mir sogar ein, ich erahnte noch etwas vom Absterben der Muttersprache, von ihrem von Monat zu Monat leiser werdenden Rumoren, von dem ich denke, dass es eine Zeit lang zumindest noch in mir gewesen ist, wie eine Art Scharren oder Pochen von etwas Eingesperrten, das immer, wenn man auf es Acht haben will, vor Schrecken stillhält und schweigt. Ich merkte jetzt, wie wenig Übung ich in der Erinnerung hatte und wie sehr ich im Gegenteil immer bemüht gewesen sein musste, mich an möglichst gar nichts zu erinnern und allem aus dem Weg zu gehen, was ich auf meine mir unbekannte Herkunft bezog, sagte Austerlitz noch. Unvorstellbar sei ihm bis heute, dass er nichts von der Eroberung Europas durch die Deutschen wirklich gewusst habe. Auch nichts von der Verfolgung, der er entgangen war. Für ihn sei die Welt mit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu Ende gewesen. Er habe keine Zeitungen gelesen und das Radio nur zu bestimmten Stunden angedreht. Diese Selbstzensur des Denkens erforderte von Mal zu Mal größere Anstrengungen und führte zwangsläufig zur Lähmung des Sprachvermögens, zur Vernichtung der Aufzeichnungen, zu den endlosen Nachtwanderungen, sagte Austerlitz. Im Sommer 1992 sei er schließlich zusammengebrochen. Wie er den Rest des Jahres verbracht habe, darüber wisse er keine Auskunft zu geben. Im nächsten Frühling, als eine gewisse Besserung in meinem Befinden eingetreten war, bin ich auf einem meiner ersten Gänge in die Stadt in der Nähe des British Museum in ein Antiquariat hineingegangen, in dem ich früher regelmäßig nach architektonischen Gravuren gesucht habe. London, Frühjahr 1993. Die Inhaberin des Antiquariats, Penelope Peaceful, eine sehr schöne, von mir seit vielen Jahren bewunderte Dame, saß, wie es stets ihre Gewohnheit gewesen war, in den Morgenstunden leicht seitwärts an ihrem mit Papiersachen und Büchern befrachteten Schreibsekretär und löste linkshändig das Kreuzworträtsel auf der letzten Seite des Telegraph. Ab und zu lächelte sie zu mir herüber. Dann wieder blickte sie tief in Gedanken auf die Gasse hinaus. Es war still in dem Antiquariat. Nur aus einem kleinen Radio, das Penelope wie immer neben sich hatte, drangen leise Stimmen. Und diese zunächst kaum vernehmlichen, bald aber für mich geradezu überdeutlich werdenden Stimmen zogen mich derart in ihren Bann, dass ich ganz die vor mir liegenden Blätter vergaß und so reglos verharrte, als dürfte mir nicht eine einzige Silbe entgehen. Was ich hörte, das waren die Stimmen von zwei Frauen, die miteinander darüber sprachen, wie sie im Sommer 1939 als Kinder mit einem Sondertransport nach England geschickt worden waren. Sie erwähnten eine ganze Reihe von Städten, Wien, München, Danzig, Bratislava, Berlin. Aber erst als einer der beiden darauf zu sprechen kam, dass ihr Transport nach einer 2 Tage lang dauernden Reise quer durch das Deutsche Reich und durch Holland schließlich mit dem Fährschiff Prag von Hook aus über die Nordsee nach Harwich gegangen sei, wusste ich jenseits jeden Zweifels, dass diese Erinnerungsbruchstücke auch in mein eigenes Leben gehörten. Ich sah mich nur warten an einem Quai in einer langen Zweierreihe von Kindern, von denen die meisten Rucksäcke trugen oder Tornister. Ich sah wieder die mächtigen Quader zu meinen Füßen, den Glimmer im Stein, das graubraune Wasser im Hafenbecken, die schräg aufwärts laufenden Taue und Ankerketten, den mehr als haushohen Bug des Schiffes, die durch die Wolken brechenden Sonnenstrahlen. Are you all right? Hörte ich auf einmal wie von weit her und brauchte eine Weile, bis ich begriff, wo ich war und dass Penelope vielleicht meine plötzliche Versteinerung als besorgniserregend empfand. One way to live cheaply and without tears, fragte sie dann unvermittelt, indem sie mit der Spitze ihres Kugelschreibers auf das Crossword in der zusammengefalteten Zeitung tippte. Doch wie ich es ihr gestehen wollte, dass es mir immer unmöglich gewesen sei, auch nur das einfachste dieser verdrehten englischen Rätsel zu lösen, da sagte sie schon, oh, it's rent-free, und kritzelte geschwind die 8 Buchstaben in die letzten leeren Kästchen hinein. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, saß ich eine Stunde auf einer Bank am Russell Square unter den hohen, noch ganz kahlen Platanen. Es war ein sonniger Tag. Eine Anzahl Stare marschierte auf dem Rasen hin und her in ihrer eigentümlich geschäftigen Weise. Ich wusste zwar nicht, ob auch ich damals mit der Prag oder mit einem anderen Schiff nach England gekommen war, dass aber allein die Erwähnung des Namens dieser Stadt in dem jetzt gegebenen Zusammenhang reichte, um mich davon zu überzeugen, dass ich dorthin nun würde zurückkehren müssen. Ich suche eine Frau Agatha Austerlitzowa, die möglicherweise hier 1938 noch gewohnt hat. Jaco, est-ce que c'est vraiment toi? Vera bedeckte in einer Schreckensgeste ihr Gesicht mit ihren beiden unendlich vertrauten Händen, starrte mich über ihre gespreizten Fingerspitzen hinweg an und sagte nur leise diese französischen Worte. Jaco, so sagte sie, est-ce que c'est vraiment toi? Prager Kleinseite, Sporkova, April 1993. Das Staatsarchiv nennt Austerlitz die ehemaligen Anschriften eines halben Dutzend Namensvetter, wohnhaft in Prag zwischen 1934 und 1939, sowie die alleinstehende Austerlitzowa Agatha in der Sporkova Nummer 12. Es mochte eine halbe Ewigkeit verstrichen sein, bis sich in der Wohnung etwas rührte und mir Vera Ryzhanova gegenüberstand, die in den 30er Jahren, als sie an der Prager Universität Romanistik studierte, die Nachbarin meiner Mutter Agatha sowohl als mein Kinderfräulein gewesen war. Wir umarmten uns, hielten einander bei den Händen, umarmten uns wieder, ich weiß nicht wie oft, bis Vera mich durch das dunkle Vestibül in das Zimmer führte, in dem alles gerade so war wie vor beinahe 60 Jahren. Die Möbel, die Vera im Mai 1933 mit der Wohnung von ihrer Großtante übernommen hatte, das Vertiko, auf dem links ein maskierter Meißner Pulcinello stand, der verglaste Bücherschrank mit den 55 kleinen karmesinroten Bänden der Comédie Humaine, der Schreibsekretär, die lange Ottomane, die Kamelhaardecke zusammengelegt an ihrem Fußende, die bläulichen Aquarelle der böhmischen Berge, die Blumenstücke auf dem Fenstersims. Dies alles war während der gesamten Zeit meines Lebens an seinem Platz geblieben. Dein Vater, Maximilian Eichenwald, ist in der tschechoslowakischen Sozialdemokratischen Partei einer der aktivsten Funktionäre gewesen. Er hat deine um 15 Jahre jüngere Mutter, die damals am Beginn ihrer schauspielerischen Laufbahn gestanden und in verschiedenen Städten der Provinz aufgetreten ist, in Nikolsburg kennengelernt. Im Mai 1933, kaum dass ich hier in der Spolkova eingezogen war, haben sie in diesem Haus gemeinsam Wohnung genommen, obwohl sie weiterhin unverheiratet blieben. Agathe und Maximilian haben beide eine besondere Vorliebe für alles Französische gehabt, aus welchem Grund du im Übrigen auch zu deinem sonst unter den Tschechen nicht gebräuchlichen Vornamen gekommen bist. Ich konnte im Gegensatz zu Agathe und Maximilian frei über meine Zeit verfügen. So habe ich mich nach deiner Geburt erboten, für die paar Jahre bis zu deinem Eintreten in die Vorschule die Aufgaben eines Kinderfräuleins zu übernehmen. Eine Offerte, die ich nicht ein einziges Mal, auch später nicht, bereut habe. In der guten Jahreszeit besonders, sagte Vera, habe sie bei der Rückkehr von dem täglichen Spaziergang als erstes immer die Geranienstücke auf dem Sims beiseite rücken müssen, damit ich von meinem Lieblingsplatz auf der Fensterbank hinabschauen konnte auf den Fliedergarten und das niedrige Haus gegenüber, in welchem der bucklige Schneider Morawitz seine Werkstatt gehabt habe. Und während sie das Brot aufschnitt und das Teewasser zum Sieden brachte, hätte ich ihr in fortlaufendem Kommentar berichtet, womit Morawitz gerade beschäftigt war. Jetzt legt er das Ärmelholz auf den Kasten. Jetzt geht er in die Küche hinaus. Jetzt bringt er das Bier herein. Jetzt wetzt er das Messer, säbelt ein Rädchen ab von der harten Wurst, tut einen tiefen Schluck aus dem Glas, wischt sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund. Jetzt wetzt er das Messer, säbelt ein Rädchen ab von der harten Wurst, tut einen tiefen Zug aus dem Glas, wischt sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund. Ja, so oder so ähnlich, immer gleich. Und doch immer ein wenig anders. Hast du mir fast jeden Abend das Nachtmahl des Schneiders beschrieben? Když potlává rukaví na truhlu, teď jde do kuchyně, teď nese pivo, teď brousí nůž, odsekává kolečko salámu, dává se pořádný lok ze slenice, dělá se lukou pěnu. Wir sind bei unseren Spaziergängen über den Seminargarten kaum hinausgekommen. Nur manchmal. Im Sommer haben wir mit dem Wegelchen etwas weitere Ausflüge unternommen. Bis auf die Sophieninsel. In die Schwimmschule am Molderufer. Oder zu der Aussichtsplattform auf dem Petschenberg, von der aus wir wohl eine Stunde und länger die ganze vor uns ausgebreitete Stadt überschauten. Mit ihren vielen Brücken, deren Namen du alle auswendig gewusst hast. Wenn einem die Erinnerung kommt, glaubt man mitunter, man sähe durch einen gläsernen Berg in die vergangene Zeit. Und wenn ich jetzt, da ich dir dies erzähle, die Lieder senke, so sehe ich uns beide reduziert auf unsere krankhaft erweiterten Pupillen von dem Aussichtsturm auf dem Pätzchenberg hinabschauen, auf den grünen Hügel, wo sich soeben der Funikulär gleich einer dicken Raupe bergaufwärts bewegt, während draußen der von dir immer sehnlich erwartete Eisenbahnzug langsam eine weiße Dampfwolke hinter sich herziehend die Flussbrücke überquert. Im Herbst 1938, sagte Vera, hätte Agatha ihren ersten Prager Auftritt gehabt, in der Rolle der Olympia, von der sie seit Beginn ihrer Laufbahn schon träumte. Ich sei offenbar von der Generalprobe im Ständetheater zutiefst beeindruckt gewesen. In erster Linie wohl, weil ich fürchtete, Agatha hätte sich wahrhaftig verwandelt. In eine zwar zauberhafte, aber mir doch vollkommen fremde Gestalt. Später dann lag ich nachts auf dem Divan am Fußende von Veras Bett und habe gewartet auf den Wagen, der vor dem Haustor anhielt und sie zurückbrachte aus der anderen Welt. Sie trägt ein vorne geschnürtes aschgraues Seidenmieder. Aber ihr Gesicht kann ich nicht erkennen, sondern nur einen irisierenden, niedrig über der Haut schwebenden Schleier von weißlich getrübter Milchfarbe. Und dann sehe ich, wie ihr der Schal von der rechten Schulter gleitet, als sie mir mit der Hand über die Stirn streicht. Das stundenlange Geschrei auf dem Wiener Heldenplatz war als ein unheimliches Rauschen noch in unseren Ohren. Da sind hier in Prag schon die ersten aus der sogenannten Ostmark vertriebenen Flüchtlinge erschienen. Obgleich die Lage nach dem Münchner Abkommen so gut wie aussichtslos geworden war, ist Maximilian wegen der gerade jetzt besonders dringlichen Parteiarbeit den ganzen Winter hindurch noch in Prag geblieben. Agatha ihrerseits war nicht bereit, vor Maximilian nach Frankreich zu gehen. Und so kam es, dass dein damals äußerst gefährdeter Vater erst am Nachmittag des 14. März, als es schon beinahe zu spät war, von Rougine aus allein nach Paris geflogen ist. Am folgenden Morgen, der Tag war kaum angebrochen, sind dann tatsächlich die Deutschen in Prag eingezogen. Mitten in einem dichten Schneegestöber, das sie gewissermaßen aus dem Nichts hervorzubringen schien. Und als sie über die Brücke kamen und die Panzerwagen die Narodny hinaufrollten, hat sich ein tiefes Schweigen ausgebreitet über die ganze Stadt. Besonders verstört hat uns die unverzügliche Umstellung auf den Rechtsverkehr. Es hat mir oft das Herz einen Schlag ausgesetzt, wenn ich einen Wagen rechtzeitig auf der Fahrbahn dahinsausen sah, weil mir dabei unweigerlich der Gedanke kam, wir müssten fortan leben in einer falschen Welt. Freilich war es für Agatha noch weit schwerer als für mich, sich in dem neuen Regime zurechtzufinden. Seit die Deutschen ihre die jüdische Bevölkerung betreffenden Vorschriften erlassen hatten, durfte sie nur zu bestimmten Stunden ihre Besorgungen machen. Sie durfte kein Taxi nehmen, in der elektrischen nur im letzten Wagen fahren, weder ein Kaufhaus, noch ein Kino, noch ein Konzert oder sonst eine Versammlung besuchen. Auch auf der Bühne durfte sie jetzt nicht mehr stehen. Und der Zugang zu den Moldauufern, zu den Gärten und Parks war ihr verwehrt. Nirgends, wo es grün ist, sagte sie einmal, darf ich noch hin. Bald war es dann verboten, auf den parkseitigen Trottoirs zu gehen, eine Wäscherei oder einen Reinigungsbetrieb zu betreten oder ein öffentliches Telefon zu benutzen. Ich sehe sie jetzt wieder hier im Zimmer auf und ab gehen. Sehe, wie sie sich an die Stirne schlägt, mit der gespreizten Hand. und die Silben einzeln skandierend ausruft: Ich begreife es nicht, ich begreife es nicht, ich werde es niemals begreifen. Trotzdem ist es so oft, dass nur möglich war, in die Stadt gegangen und hat vorgesprochen bei ich weiß nicht wem und was und an wie vielen Stellen. Sie hat stundenlang in dem einzigen den 40.000 Prager Juden zugänglichen Postamt gestanden, um ein Telegramm aufzugeben. Hat Erkundigungen eingezogen, Beziehungen angeknüpft, Gelder hinterlegt, Bestätigungen und Garantien beigebracht und wenn sie wieder zurück war, sich den Kopf zermartert. Bis spät in die Nacht. Aber je länger und je mehr sie sich mühte, desto mehr schwand auch die Hoffnung dahin, dass sie die Ausreisegenehmigung erlangen würde. Und so entschloss sie sich zuletzt im Sommer, als man schon reden hörte von dem bevorstehenden Krieg, zumindest dich nach England zu schicken. Es war ihr durch die Vermittlung eines ihrer Theaterfreunde gelungen, meinen Namen für einen der wenigen in jenen Monaten von Prag nach London gehenden Kindertransporte einschreiben zu lassen. Die freudige Erregung, die Agatha über diesen ersten Erfolg ihrer Bemühung verspürte, wurde verdunkelt von Besorgnis und Kummer. Wie sollte es mir, einem noch nicht einmal fünfjährigen, immer gut behütet gewesenen Knaben zumute sein auf der langen Eisenbahnfahrt? Und dann unter fremden Leuten in einem fremden Land. Es ist nur noch ein undeutliches, verwischtes Bild in mir von der Stunde des Abschieds auf dem wilden Bahnhof. Du hast deine Sachen in einem ledernen Köfferchen gehabt und in einem Rucksack etwas Proviant. Un petit sac à dos. Avec quelques viatiques. Un petit sac à dos avec quelques viatiques. Das sind die genauen, mein ganzes späteres Leben zusammenfassenden Worte gewesen. Viera erinnerte sich auch an einem letzten Augenblick gekauftes Chaplin-Heftchen. An das Flattern der weißen Taschentücher, mit denen die zurückbleibenden Eltern ihren Kindern nachwinkten. Und an den seltsamen Eindruck, den sie gehabt habe, dass der Zug, nachdem er unendlich langsam angerückt war, nicht eigentlich weggefahren, sondern bloß in einer Art Täuschungsmanöver ein Stück aus der überglasten Halle hinausgerollt und dort noch nicht einmal in halber Ferne versunken sei. Agatha aber ist seit diesem Tag verwandelt gewesen. Was sie von ihrem Frohsinn und ihrer Zuversicht allen Schwierigkeiten zum Trotz bewahrt hatte, war nun verdeckt von einer Schwermut, gegen die sie offenbar nichts mehr vermochte. Einen Versuch, glaube ich, hat sie noch unternommen, sich freizukaufen, aber danach ging sie so gut wie nicht mehr aus dem Haus. Sie scheute sich, die Fenster aufzumachen. Saß stundenlang regungslos in der dunkelsten Ecke des Salons oder lag auf dem Sofa mit den Händen vor dem Gesicht. Sie wartete nur auf das, was nun werden würde. Und vor allem wartete sie auf Post aus England und Paris. Im Spätherbst 1941 war es, dass Agatha das Radio, ihr Grammophon, samt den von ihr so sehr geliebten Schallplatten, die Fern- und Operngläser, die Musikinstrumente, ihren Schmuck, die Pelze und die von Maximilian zurückgelassene Garderobe auf die sogenannte Pflichtabgabestelle bringen musste. Wegen irgendeines ihr dabei unterlaufenden Fehlers ist sie an einem eiskalten Tag zum Schneeschaufeln abkommandiert worden, auf das Flugfeld Rouginé hinaus. Und am nächsten Morgen um 3 Uhr, mitten in der stillsten Nacht, sind dann die beiden von ihr schon längst erwarteten Boten der Kultusgemeinde gekommen, mit der Nachricht, dass Agatha sich vorbereiten müsse auf den Abtransport in einer Frist von 6 Tagen. Diese Boten, so schilderte es mir Vera, die sich auffallend ähnlich waren und irgendwie undeutliche, flackernde Gesichter hatten, trugen mit verschiedenen Falten, Taschen, Knopfleisten und einem Gürtel versehene Jacken, die, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu sie dienen sollten, besonders zweckmäßig erschienen. Mit leiser Stimme redeten sie eine Zeit lang auf Agatha ein und händigten ihr ein Bündel von Drucksachen aus, in denen, wie es sich zeigte, bis ins Einzelste alles bestimmt und festgeschrieben war, wo und wann die Vorgeladene sich einzufinden habe, was an Kleidungsstücken, Rock, Regenmantel, warme Kopfbedeckung, Ohrenschützer, Fäustlinge, Nachthemd, Leibwäsche etc. mitzubringen sei, dass das Gesamtgewicht des Hauptgepäcks 50 Kilo nicht übersteigen dürfe, was an Handgepäck und Mundvorrat mitgeführt werden könne, wie die Koffer mit Namen, Transportziel und der ausgegebenen Nummer zu kennzeichnen seien, dass sämtliche beigeschlossenen Formulare vollständig ausgefüllt und unterfertigt werden müssten, dass das Mitführen von Feuerzeugen sowie das Rauchen am Verladungsort und überhaupt von da an verboten und jede Anordnung der amtlichen Organe in jedem Fall genauestens zu befolgen sei. Agatha ist außerstande gewesen, sich an diese in einer geradezu ekelerregenden Sprache abgefassten Anweisungen zu halten. Vielmehr hat sie nur wahllos einige vollkommen unpraktische Dinge in einer Tasche zusammengeworfen, wie jemand, der einen Wochenendausflug machen will, sodass ich schließlich das Packen übernahm. Während sie nur abgewandt am Fenster lehnte und hinausblickte auf die menschenleere Gasse. Am frühen Morgen des festgesetzten Tages sind wir im Finstern noch aufgebrochen, das Gepäck festgezurrt auf dem Rodelschlitten und haben, ohne ein Wort miteinander zu wechseln, durch den rings um uns herabkreiselnden Schnee den langen Weg das linke Moldauufer hinunter gemacht. Am Baumgarten vorbei bis zum Messepalast nach Holešovice hinaus. Der folgende Tag im April 1993. Austerlitz nimmt einen Personenzug nach Teresin. Als ich in Lovosice ausgestiegen war, nach ungefähr einer Stunde, glaubte ich wochenlang unterwegs gewesen zu sein. Immer weiter ostwärts und immer weiter zurück in der Zeit. Der Platz vor dem Bahnhof war verlassen, bis auf eine mit mehreren Mänteln bekleidete Bauersfrau. Ein Taxi war nirgends zu sehen, und also machte ich mich zu Fuß auf den Weg aus Lovosice hinaus in Richtung Teresin. Ich ging am Rand der geraden Straße dahin und spähte immer voraus, ob nicht die Silhouette der Festung, bis zu der es nicht mehr als 1,5 Wegstunden sein konnte, sich abzeichnete. Die Vorstellung, die ich im Kopf hatte, war die von einer gewaltigen Anlage, die sich hoch über die gesamte Umgegend erhebt. Aber Teresin duckt sich ganz im Gegenteil so tief in die feuchten Niederungen am Zusammenfluss der Eger mit der Elbe hinein, dass weder von den Hügeln um Leitmeritz noch aus unmittelbarer Nähe mehr von der Stadt zu sehen ist als der Brauerei Schornstein und der Kirchturm. Auf dem ehemaligen Glacis und den grasüberwachsenen Wellen sind im Laufe der Zeit allerhand Büsche und Stauden aufgeschossen, wodurch der Eindruck entsteht, Teresin sei weniger eine befestigte als eine getarnte, großenteils schon in den sumpfigen Boden gesunkene Stadt. Jedenfalls ahnte ich, als ich an jenem nasskalten Morgen auf der Hauptstraße von Lovosice her auf Teresin zuhielt, bis zuletzt nicht, wie nah ich meinem Ziel bereits war. Noch verstellten mir ein paar regenschwarze Ahorne und Kastanien die Sicht, Da stand ich schon zwischen den Fassaden der ehemaligen Garnisonshäuser und einige Schritte weiter und ich trat hinaus auf den von einer doppelten Baumreihe gesäumten Paradeplatz. Das Auffälligste und Unbegreifliche an diesem Ort war für mich seine Leere. Ich wusste von Viera, dass Theresien seit vielen Jahren wieder eine reguläre Kommune ist. Und doch dauerte es nahezu eine Viertelstunde, bis ich drüben auf der anderen Seite des Karrees den ersten Menschen erblickte. Eine vornübergebeugte Gestalt, die sich unendlich langsam an einem Stock voranbewegte und doch, als ich einen Moment nur mein Auge von ihr abwandte, auf einmal verschwunden war. Es hatte leise zu regnen begonnen und da sich niemand sonst zeigen wollte, bin ich schließlich weitergegangen, ein paar Straßen hinauf und hinunter, bis ich auf einmal an der nordöstlichen Ecke des Stadtplatzes vor dem sogenannten Ghetto-Museum stand. Ich stieg die Stufen hinauf und betrat den Vorraum, in dem hinter einer Art Kassentisch eine Dame unbestimmten Alters saß, in einer lilafarbenen Bluse und mit einer altmodisch gewählten Frisur. Sie legte die Häkelarbeit, mit der sie beschäftigt war, beiseite und reichte mir, indem sie sich ein wenig verneigte, das Eintrittsbillett. Jedes Mal, wenn ich jetzt an das Museum von Theresien zurückdenke, sehe ich das gerahmte Grundschema der sternförmigen Festung, aquarelliert für die königlich-kaiserliche Auftraggeberin in Wien, in sanften, grünbraunen Tönen und eingepasst in das rings um sie nach außen gefaltete Gelände, das Modell einer von der Vernunft erschlossenen, bis ins Geringste geregelten Welt. Sie ist niemals belagert worden, diese uneinnehmbare Festung, nicht einmal 1866 von den Preußen, sondern war das ganze 19. Jahrhundert hindurch eine stille Garnison für 2 oder 3 Regimenter und circa 2000 Zivilisten. Eine abseits gelegene Stadt mit gelb gestrichenen Mauern, Innenhöfen, Laubengängen, gestutzten Bäumen, Bäckereien, Bierstuben, Casinos, Standkonzerten, gelegentlichem Ausrücken zu Manöver mit Offiziersgattinnen, die sich unendlich langweilten und einem, wie man glaubte, in alle Ewigkeit geregelten Dienstreglement. Zuletzt, als die Handarbeiterin neben mich trat und mir bedeutete, dass sie nun gleich würde zuschließen müssen, da habe ich gerade an einer der Schautafeln, ich weiß nicht zum wievielten Mal gelesen, dass Mitte Dezember 1942, zu dem Zeitpunkt also, zu dem Agatha nach Theresien gekommen ist, in dem Ghetto auf einer bebauten Grundfläche von höchstens 1 Quadratkilometer an die 60.000 Personen zusammengesperrt gewesen sind. Und wenig später, als ich wieder draußen stand auf dem verlassenen Stadtplatz, schien es mir auf einmal mit der größten Deutlichkeit so, als wären sie nicht fortgebracht worden, sondern lebten nach wie vor dicht gedrängt in den Häusern, in den Souterrains und auf den Dachböden. Als gingen sie pausenlos die Stiegen auf und ab, schauten bei den Fenstern heraus, bewegten sich in großer Zahl durch die Straßen und Gassen und erfüllten sogar in stummer Versammlung den gesamten grau von dem feinen Regen schraffierten Raum der Luft. Mit diesem Bild vor Augen bin ich in den altertümlichen Omnibus eingestiegen, der aus dem Nirgendwo aufgetaucht, unmittelbar vor mir an der Bordkante gehalten hatte, ein paar Schritte nur von dem Eingang des Museums. Es war einer jener Busse, die aus dem Hinterland in die Hauptstadt fahren. Draußen zogen die immer dunkler werdenden böhmischen Felder vorbei. Das kahle Hopfengestänge, tiefbraune Äcker, weithin eben und leer. Einmal, als ich mich umwandte, sah ich, dass die Fahrgäste in den Schlaf gesunken waren. Ausnahmslos. Mit verrenkten Leibern lehnten und hingen sie in ihren Sitzen. Nur der Chauffeur blickte gerade voraus auf das im Regen glänzende Band der Straße. Wie oft, wenn man nach Süden fährt, hatte ich den Eindruck, es ginge stets weiter bergab. Vor allem, als wir die Vorstädte von Prag erreichten, schien es mir, als rollten wir über eine Art Rampe hinunter in ein Labyrinth, in welchem wir nur mehr sehr langsam vorankamen. Einmal so und einmal andersherum, bis ich jegliche Orientierung verlor. Ich habe das Zentrum nicht in einer mehr oder weniger geraden Linie erreicht, sondern bin in einem weiten Bogen um es herumgegangen bis zu meinem Hotel. Es war schon spät, als ich mich erschöpft von dem langen Gehen niederlegte und versuchte, Schlaf zu finden, indem ich auf das Wasser horchte, das draußen vor meinem Fenster hinabrauschte. Aber gleich, ob ich die Augen weit offen hielt oder geschlossen, die ganze Nacht hindurch sah ich Bilder aus Theresien und aus dem Ghetto-Museum. Die Ziegel der Festungsmauern, die endlosen Namenslisten, einen ledernen Reisekoffer mit einem Doppelaufkleber der Hotels Bristol in Salzburg und Wien, die versperrten Tore, die ich fotografiert hatte, das Gras, das zwischen den Pflastersteinen wuchs, einen Haufen Briketts vor einem Kellerloch, die Schatten Agathas und Veras, wie sie den bepackten Rodelschlitten durch das Schneetreiben zogen, zu dem Messegelände von Holoschowice hinaus. Erst gegen Morgen habe ich eine Zeit lang geschlafen. Doch selbst dann, in der tiefsten Bewusstlosigkeit, riss die Folge der Bilder nicht ab. Die Unsichtbaren traten in den Manufakturen in Arbeit, in der Bandagistenwerkstatt, in der Taschnerei, auf dem Köllereihof, bei der Herstellung von Unterhaltungsspielen wie Mühle, Mensch, ärgere dich nicht und fang den Hut. Ich sah die verschiedenen Arbeitsvorgänge ablaufen. Ein fortwährendes, unsinniges Hämmern und Dengeln, Schweißen, Zuschneiden, Verleimen und Vernähen. Wie für Sekunden diese fremden Gesichter vor mir auftauchten, in ununterbrochener Folge. Wie die Arbeiterinnen am Ende des Tages aus den Baracken kamen und quer über ein leeres Feld gingen, unter einem weißen Himmel voller unbeweglicher weißer Wolken. Wie Fußball gespielt wird im Innenhof einer Kaserne. Wie die Männer im Zentralbad unter der Brause stehen. Wie Bücher von soignierten Herren entlehnt werden in der Bibliothek. Wie ein richtiges Orchesterkonzert gegeben wird. Wie draußen einige Dutzend Leute dabei sind, die Beete zu rächen, die Bohnen- und Tomatenstauden zu gießen. Wie nachher der Feierabend anhebt, die Menschen anscheinend zufrieden vor ihren Häusern auf Bänken sitzen, wie die Kinder noch ein bisschen herumspringen dürfen, der eine ein Buch liest, die andere mit einer Nachbarin redet und manche einfach nur in den Fenstern liegen mit verschränkten Armen. Die Bilder flimmerten mir vor den Augen und einmal ums andere malte ich mir aus, dass ich Agatha, eine im Vergleich zu mir junge Frau, ohne jeden Zweifel erkannte, etwa unter den Gästen vor dem falschen Kaffeehaus, als Verkäuferin in einem Galanteriewarengeschäft, wo sie gerade ein schönes Paar Handschuhe behutsam aus einem der Schubfächer nahm, oder als Olympia in dem Bühnenspiel Hoffmanns Erzählungen. Ich bildete mir ein, sie auf der Gasse zu sehen, in einem Sommerkleid und einem leichten Gabardinmantel. Allein in einer Gruppe von flanierenden Ghettobewohnern hielt sie genau auf mich zu und kam Schritt für Schritt näher, bis sie zuletzt, wie ich zu spüren meinte, aus dem Bild herausgetreten und in mich übergegangen war. Unmerklich hatte der Tag sich geneigt, während Austerlitz erzählte, und das Licht begann bereits abzunehmen, als wir zusammen das Haus in der Alderney Street verließen, um ein Stück stadtauswärts zu wandern. »Ich weiß nicht«, sagte Austerlitz, »was das alles bedeutet, und werde also weitersuchen nach meinem Vater«, und überreichte mir die Schlüssel seines Hauses. »Ich könne dort, wann immer ich wolle«, sagte er, »mein Quartier aufschlagen und die schwarz-weißen Bilder studieren, die als einziges übrig bleiben würden von seinem Leben. Auch solle ich nicht verabsäumen, an dem Tor zu läuten, das eingelassen sei in die an sein Haus anschließende Ziegelmauer, denn hinter dieser Mauer befinde sich ein von Lindenbäumen und Fliederbüschen bewachsener Platz, auf dem man seit dem 18. Jahrhundert Mitglieder der aschkenasischen Gemeinde beisetze. Er habe den Friedhof erst vor wenigen Tagen entdeckt, als das Tor zum ersten Mal in all den Jahren offen gestanden sei. Drinnen spazierte eine vielleicht 70-jährige Frau, die Wärterin des Friedhofs, in Hausschuhen über die zwischen den Gräbern hindurchführenden Wege. Zu ihrer Seite, beinahe so groß wie sie selber, ging ein grau gewordener belgischer Schäferhund, der auf den Namen Billy hörte und sehr furchtsam war. In dem hellen Frühlingslicht, das die frisch ausgeschlagenen Lindenblätter durchstrahlte, hätte man meinen können, sagte Austerlitz zu mir, man sei eingetreten in eine Märchenerzählung, die, genau wie das Leben selber, älter geworden ist mit der verflossenen Zeit. Austerlitz von W.G. Sebald. Es spielten Austerlitz Ernst Jacobi, Vera Ryzhanova Rosemarie Fendel, der junge Jacques Jonathan Bordack. Erzähler Ulrich Mattes. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Cornelia Friederike Müller. Schnitt Holger Klimchen, Ton Holger König, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Hörspielbearbeitung und Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.